Wie viel willst du denn dann mehr kriegen? 100 Mark? Ja, sicher. 100 Mark? Oh, komm, gib mir einen Kuss. Sie bietet ihm die Lippen. Er küsst sie und denkt, eine Falle. Ich muss viel vorsichtiger sein. Der Bürgermeister der pommerschen Stadt Altholm-Gareis sieht einem angekündigten Spektakel mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Turnhalle des Gymnasiums seiner Stadt wird zum Gerichtssaal umgemodelt, zum Schauplatz eines Prozesses. Die Staatsmacht erhebt Anklage gegen aufrührerische Bauern. Der um Land und Leute, Bauern, Städter und Staatsdiener wissende Gareis ist sich sicher. Schauprozess mit Abstrafungen am Ende bringt den Frieden nicht, den das pommersche Land so bitter nötig hat. Weg, Bursch! Herr Bürgermeister? Ich will ein paar Tage ausspannen. Bis zum Prozess bin ich wieder da. Assessor Stein vertritt mich. Ja. Big Bush, Sie haben hier Stallwache. Ja. Alles abschließen, reinmachen nur unter Ihrer Aufsicht. Unter reinmachen, Frau? Also da lege ich meine Hand ins Feuer. Ach, Big Bush, auf wen ist denn heute noch Verlass? Wie weit sind die eigentlich mit Ihrem Gerichtssaal? Heute Morgen sind ein Haufen Gartenstühle auf dem Schulhof abgeladen worden. Wenn's nicht langt, Reserve ist ja vorhanden. Reckbock, Kletterwand, eine Turnhalle. Mein Gott, was für ein Theater. Es ist Nachmittag, 30. September, schönes Herbstwetter. In der Redaktion der Altholmer Zeitung Die Chronik sitzen der Lokalredakteur Stuff und der Annoncenwerber Tredub an ihren Schreibtischen. Stuff schneidet sich gelangweilt die Fingernägel. Der immer nervöser werdende Tredub schielt zu ihm hin. Morgen ist der Erste. Am Ersten hat Stuff gehen wollen. Warum packt er nicht sein Zeug zusammen? Heute Abend ist Versammlung der Nazis, da gehst du hin. Warum gehst du nicht? 20 Zeilen, klar. Sag mal, Männer, morgen ist der Erste. Du hast zu meiner Frau gesagt, am Ersten gehst du? So? Ach ja, stimmt. Am 1. Oktober gehe ich. Kaninchen. Kaninchen mit Schlappohren. Am 1. Oktober. Wie? Tredub sackt zusammen, dieses Schwein. Aber ich lasse es mir nicht vermasseln. Ich will seinen Posten und ich kriege ihn. Ich werde festangestellter Redakteur mit 350 Mark. Das wollen wir mal sehen. Stuff übersieht. Hier in der Setzerei ist die morgige Ausgabe noch in vollem Gange. Die Maschine nebenan wirft Reklamezettel aus. Er kommt also gerade zurecht, seine kleine Bombe zu legen. Zwar hat Herr Gebhardt, der Chef, die Anweisung gegeben, von der Sache höchstens auf Seite 2 in Lokales knapp zu informieren. Aber Stuff ist anderer Meinung. Denn was ist die Sache? Der verhasste Polizeiobermeister Frerksen ist wieder in Altholm, ist wieder im Amt. Und der rote Bonze Gareis hat wieder gesiegt, weil der gut Freund ist mit dem Minister in Berlin. Alles war Schwindel. Frerksen abgesetzt, vom Regierungspräsidenten in Stolpe. War alles Täuschung, Tricks von Bonzen. Hör zu, Fritz. Die kleine Notiz über Frerksen fliegt raus aus dem Lokalen. Die Spitze über das Orgelkonzert rückt an zweite Stelle. Neue Spitze. Minister billigt Polizeiterror. Untertitel: Bauern sind rechtlos. Ja? Hier, meinen Riemen dazu. Wenn nach mir angerufen wird, bin unterwegs. Mach's gut. Thank you.